Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Oh, schade. Ich fürchte, das wird heute nichts mehr mit mir. Nicht mal so eine einfache Karambolage kriege ich hin. Wären Sie böse, wenn ich sage, machen wir Schluss für heute? Aber ich bitte Sie. Billard ist ja auch ein bisschen Glücksal. Trinken wir noch in Ruhe unser letztes Glas. Vielleicht hätte ich besser Milch getrunken. Milch soll ja die Konzentration fördern. Ich weiß nicht, mein lieber Karlitsch, wenn Sie mir die Bemerkung gestatten, ich mache mir Sorgen um Sie. Nicht nur, dass Sie abgespannt aussehen. Irgendwas geht doch mit Ihnen um. Ich habe schon am letzten Samstag bemerkt. Wahrscheinlich die schlaflosen Nächte, weil Sie alle Partien gewonnen haben. Und warum habe ich gewonnen? Weil Sie nicht bei der Sache waren. Ja, genau das meine ich. Ja, sehen Sie, ich weiß doch, dass Sie ein Einsiedlerkrebs sind. Und Sie werden zugeben, während unserer nun schon 2 Jahre alten Billardpartnerschaft habe ich auch immer respektiert, dass Sie nicht gerade mitteilsam sind. Jedenfalls in Bezug auf Ihre Gefühle, Ihre privaten Probleme. Aber wenn es jetzt etwas gibt, was Sie bedrückt, meinen Sie nicht, ich hätte mir ein kleines Recht auf Ihr Vertrauen verdient? Es besteht wirklich kein Anlass zur Sorge. Bisschen überarbeitet, das ist alles. Ja, warum treten Sie denn nicht kürzer? Oder sitzt Ihnen Ihr Verlag im Nacken? Ihre Forschungsarbeiten kann Ihnen doch keiner wegnehmen. Und die Weltöffentlichkeit würde es zur Not ertragen, erst im nächsten Jahr zu erfahren, was die römischen Legionäre in ihren Winterquartieren an der Wehrtach am Feierabend getrieben haben. Das wollten Sie doch sagen, Herr Rupp. Wie sind Sie eigentlich zur Archäologie gestoßen, Herr Karlitsch? Das wollte ich Sie immer schon mal fragen. Immerhin, die väterliche Fabrik wartete doch auf Sie. Ja, wie bin ich zur Archäologie gestoßen? Vielleicht, weil ich damals schon wusste, dass die Toten eben eine unschätzbare Eigenschaft haben. Und die wäre? Ach, verschieben wir das auf ein andermal. Wissen Sie, Rupp, dieser junge Mann, von dem Sie vorhin erzählt haben, der geht mir immer noch im Kopf herum. Sie wollen ihn also wirklich nicht festnageln. Sie meinen Willi Wilhelm? Ja, Willi Wilhelm. Heißt der wirklich so? Ja. Was sich die Eltern so alles einfallen lassen, was? Aber warum fragen Sie jetzt nochmal nach ihm? Sie interessieren sich doch nicht wirklich für diesen Knaben, lieber Karlitsch. Also, Sie wollen mich einfach nicht an sich herankommen lassen. Nein, im Ernst, die Sache finde ich sehr bedenkenswert. Da sitzt also ein junger Mann in Ihrer Buchhaltung, von dem Sie überzeugt sind, dass er mindestens 50.000 Mark unterschlagen hat. Moment, ich bin nicht überzeugt. Ich habe lediglich den Verdacht. Und solange ich ihm das nicht beweisen kann, halte ich ihn auch für unschuldig. Zumal ich weiß, aus was für einer Familie er kommt, ganz integre Leute. Vater ist Bürgermeister in so einem kleinen Nest im Badischen. War sogar mal bei mir, um sich dafür zu bedanken, dass sein Sohn bei mir so eine gute Startmöglichkeit gefunden hat. Das heißt also, wenn er auffliegen würde, der junge Mann, dann säße nicht nur er selbst in der Tinte. Dann käme auch sein Vater ins Gerede, in so einem Nest, wie Sie sagen. Wie ich den einschätze, den Wilhelm Senior, der würde auf der Stelle sein Amt niederlegen. Aber wie gesagt, solange ich nichts beweisen kann, halte ich den jungen Mann noch für unschuldig. Beweisen aber doch erst nach der nächsten Revision, wie Sie sagen. Genau. Dann wird es sich herausstellen. Und wenn er vorher das unterschlagene Geld? Das möglicherweise unterschlagene Geld, Karlitsch. Ich lebe nun mal nach dem Grundsatz, niemanden auf einen bloßen Verdacht hin gleich das Schlimmste zuzutrauen. Aber wenn er das Geld vor der Revision zurückmanipuliert? Dann wäre ihm eben nichts nachzuweisen. Und er könnte in aller Ruhe bei Ihnen weiterarbeiten? Also wenn die Kasse stimmt am Tage X, dann wird das für mich heißen, Wilhelm ist unschuldig. Ja, bis er sich das nächste Mal um 100.000 erleichtert. Oder um 200.000. Solche Kerle schrecken davon nicht zurück. Denen ist doch alles zuzutrauen. Sowas muss doch unschädlich gemacht werden. Sowas gehört doch hinter Schloss und Riegel. Aber, Herr Karlsatz, ich sagte Ihnen doch, ein vager Verdacht, ganz vage. Ach, ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt davon erzählt habe. Ja, lassen wir es. Ich muss mich jetzt wirklich auf den Heimweg machen. Ich habe noch ein bisschen zu arbeiten. Wie ich Ihnen ja sagte, morgen Nachmittag werden eine Menge ausländischer Kollegen da sein. Ich muss mich noch etwas vorbereiten. Aber Sie sagten doch, Sie halten das Referat nicht selbst. Nein, Gott sei Dank habe ich das abgeben können. Das hätte ich jetzt wirklich nicht geschafft. Nein, ganz unmöglich. Karlitsch, bitte, was ist mit Ihnen? Warum wollen Sie sich nicht mal aussprechen? Haben Sie vielleicht Probleme mit Ihrem Sohn? Ist es das? Mit Klaus? Na, mit dem Jungen gibt es keinerlei Probleme. Im Gegenteil, er ist meine ganze Freude, meine einzige. Seit meine Frau tot ist. Nein, ich danke Ihnen für Ihre freundschaftliche Sorge, mein lieber Rupapa. Das ist alles in Ordnung. Und was das Referat anlangt, warum sollte ich dem guten Bleuel nicht einmal die Chance geben, sich vor einem internationalen Auditorium hervorzutun? Bleuel, Ihr Assistent, nicht wahr? Er wird das ganz prächtig machen. Bis auf ein paar kleine Fehlinterpretationen, wie sie ihm gelegentlich unterlaufen. Konnten Sie die nicht vorher mit ihm ausbügeln? Wieso? Die Verantwortung trägt er nun schon selbst. Schließlich träumt er doch jetzt schon von dem Tag, an dem er meine Nachfolge im Institut antreten kann. Aber ich bitte Sie, wir beiden strammen 50er. Da denkt doch noch niemand dran, uns zu beerben. Bleuel? Er würde mir mit Wonne den Schierlingsbecher kredenzen, wenn ich mich je von ihm zu einem Glas Limonade einladen ließe. Was hat Sie bloß so verändert, Karlitsch? Oder hatten Sie schon früher so eine schlechte Meinung über Ihre Mitmenschen? Und ich hatte es nur nicht bemerkt. Kein Kaffee mehr, Klaus? Nee, danke. Das Wetter scheint sich ja zu machen. Sag mal, wo bist du eigentlich heute Nacht rumgegeistert, Papa? Ich? Na, du weißt doch, ich war gestern Abend mit Rupp beim Billard. Wie jeden Samstag. Ja, schon. So um 11 habe ich dich ja nach Hause kommen hören. Aber irgendwann später in der Nacht, da bist du doch nochmal weggefahren. Ich habe doch das Auto gehört. Mein lieber Klaus, im Allgemeinen kontrollieren die Väter die Söhne und nicht umgekehrt. Könnte man ja direkt auf abwegige Gedanken kommen. Also, zu deiner Beruhigung. Ich hatte noch ein paar Briefe geschrieben und wollte sie noch zur Post bringen. Und was hast du heute vor? Weiß noch nicht. Jetzt schwimme ich erstmal ein paar Runden und dann, naja, wahrscheinlich ein bisschen pauken. Wir schreiben Dienstag eine Klausur. Und du? Nun, auf jeden Fall heute Nachmittag das Treffen auf dem Ausgrabungsgelände. Möglich, dass ich auch mittags nicht zu Hause bin. Ich muss jetzt noch telefonieren. Geh du nur schwimmen. Ich sag dir dann noch Bescheid. Nein, geh nur, Junge. Ich räume den Tisch schon ab. Für wen hast du eigentlich das Schwimmbad bauen lassen, wenn du selbst nie reingehst? Für wen wohl? Du warst ja schon das kleine Kerl nicht aus dem Wasser zu kriegen. Na, geh schon. Oh, Mensch, Sonntagmorgen. Oder, Sabine? Hallo? Spreche ich mit Willi Wilhelm? Ja, mit dem sprechen Sie. Ich möchte ein Geschäft mit Ihnen abschließen, Herr Wilhelm. Was? Was soll denn der Quatsch? Wer ist denn da überhaupt? Mein Name tut nichts zur Sache. Ein Spinner, was? Und das am Sonntagmorgen. Ach, lass mich doch in Ruhe. Legen Sie nicht auf. Es geht um die 50.000 Mark. Um was? Um die 50.000 Mark, die Sie bei der Firma Rupp und Co. unterschlagen haben. Sie haben sie wohl nicht mehr alle. Wer hat hier Geld unterschlagen? Sie, Herr Wilhelm. Oder wollen Sie das leugnen? Leugnen. Da gibt's nichts zu leugnen. Wenn Sie auf meinen Vorschlag eingehen, werden Sie die Möglichkeit haben, schon morgen die 50.000 Mark wieder in die Konten zurückzubuchen. Und niemand wird je von Ihrer Unterschlagung erfahren. Aber ich... Verdammt nochmal, wer sind Sie? Wenn Sie aber auf meinen Vorschlag nicht eingehen, werde ich mich gleich morgen früh mit der Firma Rupp in Verbindung setzen, berichten, dass Sie mir Ihre Tat gestanden haben. Und es wird eine vorgezogene Revision stattfinden. Meinen Sie, Sie könnten es darauf ankommen lassen? Was ist das für ein Vorschlag? Na also, Herr Wille. Aber noch eine Frage vorab. Waren Sie bei der Bundeswehr? Was soll denn das? Ja, war ich. Na gut. Dann sind Sie ja im Umgang mit einer Waffe geübt. Ich möchte nämlich, dass Sie im Laufe des heutigen Tages einen Mann erschießen. Sie sind ja verrückt. Sie sind ja verrückt. Ich bitte Sie nochmal. Hören Sie mir gut zu. Hinter der zweiten Mülltonne im Hof Ihres Wohnhauses finden Sie einen in braunes Packpapier eingewickelten Lederbeutel. Ich habe ihn heute Nacht dort deponiert. In diesem Beutel ist ein Kuvert mit 50.000 Mark und eine Pistole. Ich rufe die Polizei an. Ich rufe auf der Stelle die Polizei an. Das geht natürlich frei. Aber die Pistole ist nicht registriert. Die Herkunft des Geldes wird nicht zu ermitteln sein. Und ich würde in diesem Falle morgen früh sofort Verbindung mit der Firma Rupp aufnehmen. Das können Sie doch nicht machen. Ich bin doch kein Killer. Ich bin doch kein Killer. Eben. Und deswegen können Sie auch ganz unbesorgt sein. Niemand wird Sie mit diesem Toten und dieser Tat in Verbindung bringen können. Und Sie werden heute im Laufe des Tages mehrere günstige Gelegenheiten haben, die Tat, für die ich Sie schon im Voraus bezahle, auszuführen. Ich kann das nicht. Ich kann sowas nicht. Das können Sie doch nicht von mir verlangen. Der Mann ist etwa 50 Jahre alt. 1,80 groß. Hager. Graumeliertes Haar. Vermutlich trägt er eine helle Hose und einen dunkelblauen Blazer. Hören Sie auf. Ich tue das nicht. Ich kann das nicht. Der Mann wird, wie ich weiß, heute Vormittag zu Fuß ein Haus in der Bismarckstraße verlassen. Dort allerdings wird es für Ihr Vorhaben wohl etwas zu belebt sein. Für mein Vorhaben? Sie sind ja wahnsinnig, wahnsinnig. Dann wird der Mann in einer Gartenwirtschaft eine Mahlzeit einnehmen, und zwar im alten Fritz am Stadtforst. Woher wollen Sie das alles überhaupt wissen? Ich kenne seine Gewohnheiten. Am Nachmittag wird der Mann dann an einem Archäologenkongress teilnehmen, der im Gelände der römischen Ausgrabungen stattfindet. Falls Sie es noch nicht kennen sollten, werden Sie feststellen, dass das Gelände, genau wie die im Wald gelegene Gartenwirtschaft, ein für Ihr Vorhaben äußerst günstiger Platz ist. Hören Sie auf, Herr Gott, nochmal. Bitte hören Sie auf. Es ist wirklich keine schwere Aufgabe, Herr Wille. Zumal für einen Mann wie Sie, der den ersten Schritt in die Kriminalität schon hinter sich hat und den zweiten ohnehin einmal tun würde. Warum sagen Sie sowas? Ich kann Ihnen das alles erklären und ich gebe das Geld zurück. Ich borg's mir, ich suche mir einen Job für abends. Und wenn ich mich totschufte, ich gebe das Geld zurück. Bestimmt. Wenn dieser Mann morgen früh noch lebt, wird Ihr Leben eine Wende nehmen, an der Sie kaum interessiert sein dürften. Ihr Leben und, wie ich annehme, auch das Ihres Vaters, des Herrn Bürgermeisters. Sie Schwein. Sie Schwein. Der Mann, den Sie töten werden, heißt übrigens Karditsch. Professor Jürgen Karditsch. Klaus? Ist was, Papa? Komm doch bitte mal. So schick in Schale. Mit dem feinen blauen Bläser. Ich wollte dir nur sagen, dass ich jetzt gehe. Bist du zum Mittagessen zurück? Nein, Frau Blank hat uns etwas vorgerichtet, wie immer. Du brauchst sie nur zu werben. Ja, werd schon nicht verhungern. Und du? Großes Essen mit den anderen Mumienfans? Ja, wir treffen uns erst nachmittags. Gleich draußen auf dem Gelände und in den Ausstellungsräumen. Ich möchte jetzt noch einen kleinen Spaziergang machen. Und esse dann irgendwo eine Kleinigkeit. Alles klar, also dann. Moment noch, Klaus. Ich habe dir einen Zettel auf deinen Schreibtisch gelegt. Bitte bewahre ihn gut auf. Was Besonderes? Ich wollte dir das schon lange geben. Das ist die Kombination für den Safe in meinem Zimmer. Und wieso das? Klaus, es kann ja immer mal etwas passieren. Und dann musst du an die Dokumente herankommen. Passieren? Wie kommst du denn plötzlich auf sowas? Wie gesagt, ich hatte schon lange vor. Und unseren Anwalt, den kennst du ja. Der würde dir dann natürlich beistehen. Ja, in solchen Fall. Ah, nun lass dir mal nicht noch mehr graue Haare wachsen. Sehen wir uns heute Abend oder wird es spät bei dir? Ja, ist gut möglich. Na also dann. Viel Spaß. Tschüss. Klaus. Ich hatte dich doch so gebeten, Sonntag sich bei mir anzurufen, Willi. Ich musste dich einfach sehen, Sabine. Und was meinst du, was ich für einen Kopf gekriegt habe, als Rolf gefragt hat, wer der anruft am Sonntagvormittag? Und dass ich dann danach gleich auch noch behaupte, ich müsste jetzt noch auf einen Sprung zu meiner Mutter. Meinst du, der kauft mir das noch lange ab? Naja, du kannst ja wirklich nachher noch zu deiner Mutter. Und was sag ich der? Du stellst dir das alles so einfach vor. Du denkst immer nur an dich. Das ist doch nicht wahr, Sabine. Sabine... Du willst, dass ich mich von Rolf scheiden lasse. Und eben deswegen müssen wir vorsichtig sein. Du weißt das genau, Willi. Ja. Ja, ja, nur mach nicht so ein Gesicht, Kleiner. Die Woche Paris, dabei bleibt es. Das schaffe ich. Sabine, ich brauch dich. Du bist ein Kindskopf. Ich brauch dich. Und das war's, was du mir sagen wolltest? Ja, schon gut. Morgen Abend, hm? Bei dir. Zur erneuten Besichtigung des neuen Lotterbettes. Sabine! War schon süß von dir, weißt du. Von 1000 Männern, die so eine tolle Sonderprämie von ihrem Chef kriegen, hätten sich 999 einen Superschlitten gekauft. Aber du? Nicht nur, dass du mich nach Paris einlädst. Ja, ich wollte doch nur, dass du dich... Ich meine, so wie du es doch gewohnt bist. Du sollst dich doch wohlfühlen bei mir zu Hause. Naja, also gib's zu. Deine Flohmarktmöbel, die konntest du doch selber nicht mehr sehen. So ein bisschen Kultur muss ja nun schon sein. Sabine, diese Prämie, von der ich dir erzählt habe, dieses Geld... Hast du dir redlich verdient, weil du eben ein Ass bist. Und jetzt muss ich zurück. Warte doch nicht noch, bitte. Du, Rolf erwartet um 12 einen Geschäftsfreund und bei sowas hat er mich eben gern dabei. So als Dekoration, verstehst du? Geschäftsbesuch am Sonntag. Wart's ab, wenn du erstmal dein eigener Boss bist, dann hast du auch kein Wochenende mehr. Und dann mache ich die Honneurs für deine Geschäftsfreunde, hm? Sabine! Bis morgen, Willi. Ich freue mich. Sehr. Ach nun komm. Wenn ich irgend kann, rufe ich dich heute im Laufe des Tages mal an. Du bist doch zu Hause? Ich weiß noch nicht. Ich weiß es einfach noch nicht, Sabine. Mach's gut, Kleiner. Bitte, was da... Ach, sieh mal an. Du bist es. Die Überraschung ist ganz auf meiner Seite. Was willst du? Die Speisekarte. Erzähl mir doch nichts, du kommst doch wegen mir. Wenn ich gewusst hätte, dass du hier kellnerst, dann hätte ich ein anderes Lokal gewählt. Das soll ich dir glauben. Du und dem alten Fritz Speisen. Vielleicht ganz zufällig, ja? Ganz zufällig während eines Spaziergangs auf dieses Gartenlokal gestoßen. Ganz zufällig den hintersten Tisch ausgesucht, obwohl fast alle Tische leer sind. Schön dicht am Waldrand, wo auch niemand hören kann, was du mit der Bedienung sprichst. Ich hab doch immer gewusst, dass du mir nachspionierst. Du überschätzt dich, meine liebe Monika. Also gut. Nun weißt du, dass ich mir meinen Lebensunterhalt als Kellnerin verdiene. Jetzt kannst du ja gehen und in einem Restaurant essen, das Professor Jürgen Karditsch angemessener ist. Ich wünsche, hier zu essen. Ist es das, was du willst? Dass ich dir hier servieren muss? Und wahrscheinlich willst du mir dann auch noch ein Trinkgeld geben, hm? Ich vermute, du wirst es gebrauchen können. Glaube ich ja nicht, dass ich es je bereut habe. Nicht eine Minute in diesem ganzen Jahr. Immerhin wirst du zugeben müssen, dass ich recht behalten habe, als ich sagte, dass du dir mit deinen Malkünsten nicht mal das trockene Brot verdienen kannst. Malkünste? Damals, als du scharf auf mich warst, klang das ganz anders. Das junge Talent, das du fördern wolltest, indem du eine Atelierwohnung gemietet und mir alle finanziellen Sorgen abgenommen hast. Wenn du hier noch einmal darauf anspielen willst, dass ich dich nicht geheiratet habe, wie du es dir ja wohl erträumt hattest... Ja, Jürgen. Es gab eine Zeit, in der ich davon geträumt habe, deine Frau zu werden. Aber ich habe es verstanden, dass du das deinem Sohn nicht zumuten wolltest. Ich meine, dass er eine Nachfolgerin seiner verstorbenen Mutter ins Haus zieht. Das habe ich verstanden. Das habe ich respektiert. Ich war zufrieden mit dem Arrangement, das wir getroffen haben. Und es hätte dabei bleiben können, wenn du nicht alles kaputt gemacht hättest. Ich habe meinen Anteil am Arrangement immer eingehalten. Du wirst mir bis zu deiner letzten Stunde nicht glauben, dass ich dich nie betrogen habe. Und wieso war dann eines Tages die Wohnung leer? Madame ausgezogen, ohne eine Nachricht zu hinterlassen? Doch wohl nur, weil du eine Adresse wusstest, wo man dich mit offenen Armen empfangen würde. Sollte dich der Detektiv, den du doch mit Sicherheit auf mich angesetzt hast, so schlecht informiert haben? Es gab keine Adresse damals, Jürgen. Es gab nur eine verdammt ungewisse Zukunft. Aber alles war besser, als deine ewigen grundlosen Verdächtigungen zu ertragen. Dein Misstrauen, mit dem du alles vergiftest. Und wenn du hierher gekommen sein solltest, weil du an einen Neuanfang denkst... Ich versichere dir, dass der heutige Tag höchst ungeeignet wäre, um an einen Neuanfang zu denken. Also dann sag es. Warum bist du hier? Nur um mich zu demütigen, indem ich dich bedienen muss? Irgendwas führst du doch im Schilde. Ich kenne dich doch. Du kennst mich, Monika? Ich wünschte, ich könnte jetzt deine Gedanken lesen. Nun, ich male mir gerade aus, was passieren würde, wenn jetzt ein Schuss fiele. wenn ich getroffen werden würde. Hör auf! Die Zeiten sind vorbei, als ich noch fasziniert war von deinem Talent, makabre Geschichten zu erfinden. Jetzt ein Schuss, der mich trifft. Wen würde die Polizei wohl verdächtigen? Irgendeinen Mr. Unbekannt oder die Frau, die mir nicht verziehen hat, dass ich sie aus dem warmen Nest geworfen habe? Du hast mich nicht aus dem Nest geworfen. Ich habe dich verlassen. Und du bist es, der nicht verzeihen kann. Das beweise dann erst mal. Tu mir den Gefallen und geh jetzt. Ich habe dir doch gesagt, dass ich hier essen möchte. Es ist doch ein schönes Plätzchen. So ruhig. Friedlich. Hörst du die Vögel? Man könnte fast vergessen. Jürgen, was ist los mit dir? Bring mir bitte die Speisekarte. Ich schicke eine Kollegin. Willi, komm rein. Tag, Benno. Ich bin gerade erst aufgestanden. Bringst du eine Tasse Kaffee mit? Nee, danke du, ich hab's ziemlich... Na, komm schon. Ist gerade durchgelaufen. Ich wollte dich eigentlich nur was fragen. Ja, nun setze ich doch erstmal. Zucker, Milch habe ich nicht. Naja, schon gut. Schieß mal los. Benno, du hast mir noch mal erzählt, dass du jemanden kennst, bei dem man sich einen Pass machen lassen kann. Ein Pass? Ach so, das meinst du? Bitte gib mir die Adresse. Tut mir leid, du, aber... Ich würde sie dir bezahlen, gut bezahlen. Sag mal, Willi, hast du Probleme? Würde ich sonst fragen. Ja, du, aber der Mann wohnt nicht mehr hier. Ich habe keine Ahnung, wo der abgeblieben ist. Ist das wahr? Oder willst du mir nicht helfen? Benno! Mensch, Willi, natürlich würde ich dir helfen, wenn ich könnte. Also nun spuck schon aus, was ist denn? So ernst, dass du gleich von der Bildfläche verschwinden musst? Willi, doch nicht du. Das gibt's doch nicht. Und wenn ich dir sage, dass ich hier keinen Fuß mehr auf den Boden kriegen würde, wenn ich nicht... Wenn du nicht was? Wenn... Ach, ich muss eben abhauen. Einfach abhauen, aber doch nicht mit meinem Pass. Ach, Mensch, ich hab Geld unterschlagen. Du? Mann. Ja, und wenn das rauskommt, morgen früh, und wenn ich dann weg wäre, über die Grenze, die suchen einen dann doch auch mit Interpol. Aber woher jetzt einen anderen Pass so schnell? Ich hab doch keine Ahnung, wo man sowas herkriegt. Du warst meine einzige Hoffnung. Nein, Sabine, was sagt die dazu? Ach, die weiß das doch. Und dann wolltest du einfach auf die große Reise. Ich hätte ihr eben geschrieben, dass sie nachkommen soll. Sabine? Mach dir doch nichts vor. Sabine und einem Aussteiger mit falschem Pass nachreisen. In ihrem Leben, die müsstest du abschreiben. Du weißt genau, dass ich das nicht kann. Ja, solltest du aber. Mensch, nun gib's doch zu. Warum hast du denn das gedreht mit dem Geld? Doch nur wegen ihr. Was verstehst denn du? Eine ganze Menge. Jedenfalls, wenn du Sabine nicht verlieren willst... Dann musst du dir schon was anderes einfallen lassen, als einfach abzuhauen. Es muss doch eine Lösung geben. Willi! Jetzt bleib doch! Willi! Ach, Sie meinen die Jupiter-Stele. Nein, das war in den 20ern. Über den Tempelbezirk habe ich eine sehr gute Arbeit. Zu den Erfrischungen bitte in die Vorhalle. Mr. Brown, nice to see you. Haben Sie noch einen Katalog? Entschuldigen Sie, ich suche Professor Karditsch. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Aber er muss hier sein. Sein Sohn sagte mir, naja, ich suche mal weiter. Lyle ist ein guter Mann. Das war letztes Jahr in Nürnberg. Wenn Sie das Bronzekaffee damit vergleichen. Hallo, suchten Sie nicht Professor Karditsch? Ja. Sehen Sie mal, ganz da hinten im Gelände. Ist er das nicht? Oh, ich glaube ja. Vielen Dank. Professor Karditsch? Nanu, Frau Dr. Fink. Seit wann interessieren Sie sich für römische Ausgrabungen? Gott sei Dank, dass Sie doch hier sind. Wen ich auch fragte, keiner hatte Sie gesehen. Nein, den Vortrag habe ich mir erspart. In der Zeit war ich eine Tasse Kaffee trinken und seitdem bin ich hier draußen auf dem Gelände. Haben sich die Erleuchtungen meines Assistenten Bleuel etwa angehört? Aber nein, ich bin doch nur hier, um Sie zu sprechen. Ihr Sohn Klaus sagte mir, dass ich Sie hier bestimmt finde. Ich muss Ihnen was sagen, Herr Karditsch. Holen Sie erstmal Luft. Sie sind ja ganz außer Atem. Herr Karditsch, ich wollte es Ihnen... keine Minute länger als nötig vorenthalten. Wir haben uns geirrt. Geirrt? Ja, ein Irrtum. Ein einfach unverzeihliches Versehen. Glauben Sie mir, ich mache mir die größten Vorwürfe. In meiner ganzen Praxis ist sowas noch nicht passiert. Ich weiß auch nicht, wem der Fehler unterlaufen ist, aber... Ein Irrtum? Ihre Röntgenaufnahmen sind mit denen eines anderen Patienten verwechselt worden. Wir haben am Freitag von diesem anderen Patienten Kontrollaufnahmen gemacht und dabei habe ich dann Karzinome festgestellt, die sich niemals in dieser kurzen Zeit hätten entwickeln können. Ich habe das ganze Wochenende über versucht festzustellen, zu welchem anderen Patienten die ersten Aufnahmen... Ich hatte natürlich gleich den Verdacht, dass eine Verwechslung kein vorliegt. Kein Krebs. Heißt das kein Krebs? Doch, Herr Karlitsch, das nun leider doch. Das hatte die Bronchoskopie ja schon ergeben, aber eben nicht inoperabel. Bei diesem anderen Patienten. In Ihrem Fall würde eine Operation mit Sicherheit Erfolg haben. Ich werde leben? Wenn Sie nur nicht so darauf bestanden hätten, die Wahrheit zu erfahren. Das alles, diese fürchterlichen letzten Tage, das wäre Ihnen bestimmt erspart geblieben. Aber Sie wollten ja unbedingt... Ich werde leben. Wie gesagt, die Heilungschancen stehen wirklich gut. Kadic, um Gottes Willen, Sie sind ja ganz weiß. Setzen Sie sich hier auf den Stein. Becky... Ich muss weg hier. Weg aus dem Gelände. Ins Haus. Entschuldigen Sie. Ich muss... Kadic! Ja? Herrn Wilhelm. Kann ich bitte Herrn Wilhelm sprechen? Willi Wilhelm. Er ist nicht zu Hause. Wer spricht denn da? Ist nicht zu Hause? Sag ich Ihnen doch. Offenbar den ganzen Tag schon nicht. Ich bin selbst in Sorge. Wer sind Sie? Eine Freundin. Ich weiß auch nicht, wo er ist. Er hat Ihnen nichts gesagt. Nichts? Nicht Nein, ich sag Ihnen ja. Ich bin wirklich selbst beunruhigt. Wir haben heute Vormittag kurz gesprochen und da war er so... Das ist seltsam. Naja, dann habe ich ein paar Mal angerufen und dann bin ich eben mal hergefahren in seine Wohnung. Ich dachte, er muss doch jeden Moment kommen. Aber länger kann ich jetzt auch nicht warten. Waren Sie mit ihm verabredet? Wissen Sie, was er vorgehabt haben könnte? Hallo? Sind Sie noch da? Mensch, Kleiner, wo bist du bloß? Entschuldigen Sie. Ja? Man sagte mir, Sie hätten vorhin mit Professor Karditsch gesprochen. Ja, das habe ich draußen im Gelände. Und wo ist er jetzt? Ich suche ihn überall. Tut mir leid, ich weiß es nicht. Er ist plötzlich weggelaufen, hier in die Ausstellungsräume. Als ich dann selbst herkam, sah ich gerade noch, wie er die Telefonkabine verließ und zum Ausgang rannte. Offenbar wollte er wegfahren. Aber er hat doch kein Auto. Ich meine, er ist ohne Auto hier. Na, dann kann er ja noch nicht weit sein. Das Ganze ist noch keine 10 Minuten her. Vielleicht ist er zur Omnibushaltestelle gegangen. Zur Bushaltestelle? Danke. Hallo, Sie da? Ja? Entschuldigen Sie. Ich habe gerade von Weitem gesehen, dass ein Mann in ein Auto gestiegen ist. Könnten Sie mir sagen, ob das so ein großer Hagerer war mit einem blauen Blazer? Ja, stimmt. Der Bus in die Stadt war ihm vor der Nase weggefahren. Aber er hat gleich ein paar nette Typen gefunden, die ihn mitgenommen haben. Und haben Sie zufällig gehört, wohin er wollte? Wissen Sie, es ist ein Bekannter. Ich müsste ihn unbedingt sprechen. Ich habe nur gehört, dass er gefragt hat, ob die ihn bis zur Bismarckstraße mitnehmen können. Danke. Danke, dann weiß ich Bescheid. Dann fährt er also jetzt nach Hause. Danke. Mein Gott, Karlitz. Rupp, bitte. Ich flehe Sie an. Sie sind der Einzige, der mir jetzt helfen kann. Zuerst wollte ich ja nach Hause. Nur nach Hause. Aber unterwegs habe ich es mir überlegt, wie, wenn er mir dort auflauert. Darum habe ich die Leute, die mich im Auto mitgenommen haben, gebeten, mich doch hier bei Ihnen abzusetzen. Rupp, Sie kennen doch Willi Wilhelm. Ich weiß ja nicht einmal, wie er aussieht. Bitte fahren Sie raus. Suchen Sie das Gelände ab. Falls er noch da ist, noch nach mir sucht, auf mich wartet, auf eine Gelegenheit wartet, sagen Sie ihm, dass der Auftrag, dass es keinen Auftrag mehr gibt. Karlitsch, Sie haben einen Menschen dazu zwingen wollen, einen Mord zu begehen? Das haben Sie wirklich getan? Verstehen Sie nicht, Rupp. Verstehen Sie denn nicht? Ich war zum Tode verurteilt. Verurteilt zu krepieren, elend zu krepieren. Qualvoll für mich und für Klaus, der es hätte mit ansehen müssen. Verstehen Sie das nicht? Ich verstehe, dass Sie verzweifelt waren. Verstehe auch, dass Sie mit dem Gedanken gespielt haben, das schreckliche Ende nicht abzuwarten. Aber warum denn so einen Mörder bestellen? Weil ich zu feige war, es selbst zu tun. Ich gebe es zu. Ich weiß nicht. Aber das kann ich nicht glauben. Nein, Kalic, ich glaube einfach nicht, dass Sie zu feige waren. Ja, es war, wie man so sagt, wie ein Wink des Schicksals, dass Sie mir gestern Abend von diesem Willi Wilhelm erzählt haben. Und dass ich das Geld im Safe hatte. Wegen Klaus, wissen Sie. Als ich den Befund, diesen vernichtenden Befund von meiner Ärztin erfahren hatte vor 14 Tagen, da habe ich gleich eine größere Summe Bargeld von der Bank abgehoben, damit Klaus nicht so viel Erbschaftssteuer... Klaus! Alle Gedanken drehen sich um Ihren Jungen und diesen anderen jungen Mann, nicht mal viel älter als Ihr Sohn. Den wollten Sie so in die Enge treiben, dass er einen Mord begeht? Das soll ich Ihnen glauben, dass Sie aus Feigheit das Leben eines Menschen zerstören wollten? Eines Menschen, den Sie noch nicht einmal kannten? Eben deswegen hätte ihn ja auch niemand verdächtigt. Wenn er sich nicht gerade hätte erwischen lassen. Was hat Willi Wilhelm denn mit mir zu schaffen? Und wäre sein Leben nicht trotzdem zerstört gewesen? Bitte, Rupp. Fahren Sie jetzt, suchen Sie ihn. Suchen Sie ihn auch hier in der Straße vor Ihrem Haus, denn vielleicht hat er beobachtet, dass ich das Gelände verlassen habe. Ist mir gefolgt, wartet jetzt, dass ich zur Tür rauskomme. Bitte, hopp! Kardec, wäre Wilhelms Leben nicht auch dann zerstört, wenn ihn niemand verdächtigt hätte? Ein Leben mit dieser Schuld, die Sie ihm auflasten wollten. Mein Gott, ein Krimineller! Aber doch kein Mörder! Ein Betrüger, ja. Was Sie aber noch nicht einmal wussten, als Sie das Geld und die Pistole bei ihm versteckten und ihn dann anriefen. Auf den vagen Verdacht hin, dass er Geld unterschlagen hat, haben Sie ihm zugetraut, dass er auch zu einem Mord fähig wäre? Ach, die sind doch alle gleich. Nichts wert. Wer die? Ja, nicht ein Pfifferling wert. Und sowas läuft herum und lebt. Ich glaube, allmählich verstehe ich. Ein Mensch, den Sie verachten, darf leben. Und Sie sollten sterben. Also wollten Sie ihn mit hineinreißen in Ihr eigenes Unglück. Das wollten Sie. Aber nein! Ich sage Ihnen doch, niemand hätte ihn verdächtigt. Wahrscheinlich hätte er es sogar für einen Glücksfall gehalten, so billig aus seinen Schwierigkeiten zu kommen. Ich habe diesem jungen Mann nichts Böses gewünscht. Ich habe ihn lediglich benutzen wollen. Er sollte mir zu einem schnellen, schmerzlosen, relativ schmerzlosen Tod verhelfen. Sie sagten, Sie haben ihm sozusagen die günstigen Gelegenheiten angeboten. Sie haben ihm gesagt, dass der Mann, den er töten soll, in einem bestimmten Gartenlokal essen wird und den Nachmittag im Ausgrabungsgelände verbringen wird. Ja, eine lebende Zielscheibe war ich, die ganze Zeit. Ich habe keine Ahnung, warum er so lange gezögert hat. Und dass er überhaupt nicht vorhatte, auf Ihren ungeheuerlichen Vorschlag einzugehen, das ziehen Sie erst gar nicht in Betracht. Ach, glauben Sie, der wird es darauf ankommen lassen, morgen früh als Betrüger dazustehen? Fristlos entlassen zu werden, angeklagt, verurteilt und seinen Vater zu ruinieren? Seine Freundin hat es mir doch bestätigt, dass er irgendetwas vorhatte, was er ja nicht sagen wollte. Dass er dann den ganzen Tag nicht zu Hause war. Nein, Rob, glauben Sie mir, er ist hinter mir her. Bitte. Bitte gehen Sie. Gehen Sie, Rob. Suchen Sie ihn. Ja, ich werde es tun. Und Gott gebe, dass ich ihn finde und ihn vor dem bewahre, was Sie ihm antun wollten. Nur eines möchte ich noch wissen. Ihre Bemerkung gestern Abend über Ihren Assistenten, diesen Bleuel, von dem Sie glauben, dass er auf Ihrem Posten aus ist. Ein Intrigant. Heimlich hinter meinem Rücken. Nie mit offenem Visier. Aber ich habe nicht einen Augenblick daran gezweifelt, aus welcher Ecke die Gerüchte kamen, dass meine Datierungen ungenau seien. Meine Datierungen, an denen ich... Wenn dieser Mord an Ihnen tatsächlich auf dem Gelände geschehen wäre, haben Sie nicht an die Möglichkeit gedacht, dass dieser Bleuel, mit dem Sie ja wohl nicht gerade auf gutem Fuß standen, dann in Verdacht geraten könnte? Haben Sie das etwa beabsichtigt? Wollten Sie das? Und in dieser Gartenwirtschaft, warum haben Sie diese Gartenwirtschaft gewählt? Weil sie für mein Vorhaben sehr günstig liegt. Eingebettet in einen Wald, der dem Schützen jede Deckung gewährt hätte, die er brauchte. Mit wem waren Sie in diesem Lokal verabredet? Warum fahren Sie nicht endlich rum? Ist es zu viel verlangt, was ich Ihnen zumute? Dieser erste Freundschaftsdienst, den ich von Ihnen erbitte. Wen haben Sie in diesem Lokal getroffen? Rupp, glauben Sie wirklich, dass Sie ein Recht haben, mich hier einer Art Kreuzverhör zu unterziehen? Sind Sie so sicher, wie Sie sich verhalten würden, wenn ein Arzt Ihnen sagt, noch ein paar Monate, Rupp, und dann alles aus, alles? So sicher sind Sie, dass Sie es demütig hinnehmen würden, ohne Bitterkeit gegenüber denen, die Ihnen dieses bisschen Leben auch noch vergelt haben? Also, stimmt es. Also war auch in diesem Gartenlokal jemand, den die Polizei mit Ihnen in Verbindung gebracht hätte, wenn Wilhelm seinen Auftrag dort erledigt hätte. Jemand, den Sie der Polizei als Verdächtigen anbieten wollten. Warum? Warum? Sie hat mich ausgenutzt. Von Anfang an. Die Wohnung, die ich ihr gemietet habe, der Monatswechsel. Und was sich in dieser Wohnung abgespielt hat, wenn ich nicht da war? Aber ich schwöre, heilige Schwüre, dass sie mich niemals betrogen hat. Und das sollte ich glauben. Also auf einen bloßen Verdacht hin. Auf einen bloßen Verdacht hin wollten Sie einer Frau das antun, dass sie verhört wird, möglicherweise verhaftet? Kollegen und Nachbarn hätten mit Fingern auf sie gezeigt, auch wenn man sie dann vielleicht aus Mangel an Beweisen freigesprochen hätte. Sie wäre mit einem Makel behaftet gewesen für den Rest ihres Lebens. Das wollten Sie ihr antun? Auf den bloßen Verdacht hin, dass diese Frau sie betrogen hat? Habe ich Wilhelm nicht mehrere Möglichkeiten angeboten? Er hatte die Wahl. Es war ein Würfelspiel. Ein Würfelspiel? Wen es getroffen hätte? Diese Frau oder ihren Assistenten, gegen den Sie doch auch nicht mehr vorzubringen haben als einen bloßen Verdacht. Ein Würfelspiel, wen Sie mit hineingerissen hätten. Und? War nicht auch um mich gewürfelt worden? Im großen Würfelspiel? Mein Gott! Karditsch. Aber es war ein Irrtum. Ich werde leben, weiterleben, Rupp, für meine Arbeit, für Klaus, für den Jungen. Er braucht mich doch. Er ist doch der einzige Mensch, den ich... Rupp, bitte, bitte, so helfen Sie mir doch. Suchen Sie diesen Wilhelm. Rupp, wir sind doch Freunde. Rupp. Entschuldigung, ich hätte gern den Professor gesprochen. Professor Karditsch. Tut mir leid, mein Vater ist nicht da. Aber ich weiß doch, dass er nach Hause gefahren ist. Bitte, ich muss ihn sprechen. Nein, der ist auf irgendeinem Archäologentreff. Das wird spät, bis der kommt. Ich habe aber gehört, dass er sich von einem Auto hat mitnehmen lassen. Hierher in die Bismarckstraße. Bitte, es ist wichtig. Auch für ihn. Mensch, wenn ich Ihnen doch sage, er ist nicht da. Worum geht's denn so wichtig? Und Sie wissen nicht, wo er jetzt sein könnte. Keinen blassen Schimmer. Also gut. Ich will dieses verdammte Zeug jetzt loswerden. Ich will raus aus der Sache, jetzt! Könnten Sie nicht mal eine Idee Klartext reden? Kann ich mal reinkommen? Tja. Bitte. So. Und was ist nun? Geben Sie Ihrem Vater das hier. Und was ist drin in dem Kuvert? Und das. Den Lederbeutel? Ja, das, was drin ist. Ich habe es nicht angerührt. Nicht angerührt! Lass mal sehen. Mensch, ein Ballermann, spinnen Sie? Und sagt deinem Vater, sagen Sie Ihrem Vater, es gibt da einen Kerl, der wollte ihn umlegen lassen. Umlegen? Wen umlegen? Deinen Vater. Erpressen hat er mich wollen, der Kerl. Mich zum Mörder machen. Hier, zähl nach. Die Löhnung. 50.000. Aber ich will nichts damit zu tun haben. Sag deinem Vater, der Kerl hat mir gedroht. Er wird mich fertig machen, wenn ich es nicht tue. Aber soll er eben. Morgen hingehen und mich fertig machen. Ich kann's nicht. Wie kommen Sie zu der Pistole meines Vaters? Ach, jetzt hör doch zu. Die gehört nicht deinem Vater, die gehört diesem Kerl, der mich... Was hast du denn? Die Pistole gehört meinem Vater. Ach, Quatsch. Solche Dinger gibt's zu Tausenden. Er hat mir nie gesagt, dass er eine hat. Aber ich habe sie gesehen. Wie er mal vergessen hat, seinen Schreibtisch abzuschließen. Ich habe nur nach Briefmarken gesucht und da habe ich sie gesehen. Die Kratzstelle da am Griff. Da, wo was rausgekratzt ist. Vielleicht das Zeichen von einem, dem sie vorher gehört hat. Wie kommen Sie zu der Pistole? Die gehört deinem Vater? Und das Geld. Wieso hat er Ihnen Geld gegeben? So einen wahnsinnigen Haufen Geld. Aber er doch nicht. Das ist doch seine Schrift auf dem Kuvert. Wenn es auch nur Zahlen sind. 50.000. Ich kenne doch seine Schrift. Dann hätte er... Er selber? Er hätte... Also, was soll denn das alles? Ich verstehe das nicht. Dann war er das selber. Er hat mich... Ist er verrückt? Sag mal, ist sein Vater verrückt? Ich will, dass Sie mir jetzt endlich erklären. Ja, meinst du, ich kapiere das? Das Einzige, was ich dir sagen kann, ist, dein Alter ist ein Schwein. Nein. Ein gemeines, niederträchtiges Schwein. Halt deinen Mund. Aber ich lasse nicht zu, dass er mich kaputt macht. Ein Wahnsinniger, ein Irrer. Einer, der sich seinen eigenen Mörder bestellt. Von so einem lasse ich mich doch nicht kaputt machen. Red nicht so über meinen Vater. Ich sag dir, red nicht so über meinen Vater. Wo ist das Telefon? Dem hetze ich die Polizei auf den Hals. Und wenn ich mich selber mit reinreiße... Raus mit dir! Ich sag dir raus! Nein! Lass mich los! Und ich sage Ihnen, Rob, der folgt uns. Jetzt hören Sie doch auf, Karditsch. Wilhelm hatte den ganzen Tag über X Gelegenheiten. Wenn er es hätte tun wollen, säßen Sie jetzt nicht hier neben mir im Auto. Ich hätte mitkommen sollen zum Gelände. Mit Ihnen zusammen alles absuchen. Ich kenne dort jeden Winkel. Ich habe alles abgesucht. Er war nicht da. Außerdem widersprechen Sie sich jetzt. Wenn Sie glauben, er säße in dem Wagen hinter uns, dann müsste er Ihnen ja bis zu mir gefolgt sein. Dann wäre er ohnehin nicht mehr auf dem Gelände gewesen, als ich dort war. Dann hätte er vor meinem Haus gewartet, die vielen Stunden lang. Sie waren so gegen 5 bei mir und jetzt ist es 9:30. Ich konnte doch nicht bei Tageslicht nach Hause. Es war doch meine einzige Chance, dass wir auf die Dunkelheit gewartet haben. Wenn er doch nicht im Gelände war... Er muss mir zu Ihnen gefolgt sein. Und ich sage Ihnen, na sehen Sie doch. Ja, das Auto ist immer noch hinter uns. Jetzt reißen Sie sich zusammen. Wir sind ja gleich da. Rob, Sie lassen mich doch nicht allein. Ach, ich werde Sie bis zu Ihrer Haustüre bringen. Dann sind Sie in Sicherheit. Sie würden mir die Bitte abschlagen, noch auf ein Glas mit mir hereinzukommen? Schließlich habe ich doch was zu feiern, oder? Tut mir leid. Aber ich werde Ihnen bei dieser Feier... keine Gesellschaft leisten können. Ja, ich verstehe. Na sehen Sie. Das dort vorne ist doch Ihr Haus. Überall Licht. Also ist Ihr Sohn zu Hause. Und keinerlei Grund zur Befürchtung. Sie werden nicht allein sein. Sind das nicht, Polizeiautos? Ah, sie sieht fast so aus. Polizei? Vor meinem Haus? So halten Sie doch endlich, Rob! Karditsch, warten Sie doch! Raus! Gehen Sie doch nicht allein! Raus! Raus! Na, das nenne ich mal eine originelle Geschichte, Herr Professor. Sie glauben mir nicht? Das Einzige, was ich Ihnen glaube, ist das Treffen mit Ihrer Ärztin. Und die Auskunft, die Sie von ihr erhalten haben. Denn das wäre ja nachprüfbar. Aber das Übrige? Ein bestellter Mörder, der kalte Füße kriegt, Waffe und Geld dem Opfer überbringen will. Aber es stimmt doch. Ich habe das doch auch alles nicht verstanden, warum der plötzlich so wütend war und geschrien hat. Dein Vater, ein Schwein. Ein Schwein, dein Vater. Schön, junger Mann. Das haben wir ja nun alle schon zu Genüge von Ihnen gehört. Ja, dann verstehe ich nicht, warum Sie meinem Sohn und mir nicht glauben wollen, Herr Kommissar. Nun... Da wäre zum Beispiel die Tatsache, dass wir im Zimmer Ihres Sohnes einen Zettel gefunden haben, auf dem die Kombination zu Ihrem Safe notiert ist. Ja, ich habe ihm den Zettel heute Morgen gegeben. Das behaupten Sie. Und das behauptet auch Ihr Sohn. Aber da die Zahlen mit Maschine geschrieben sind, werden Sie das kaum beweisen können. Und Sie müssen mir schon erlauben, über eine andere Möglichkeit nachzudenken. Über die Möglichkeit nämlich... dass Ihr Sohn sich die Kombination heimlich beschafft hat. Den Safe zusammen mit seinem Komplizen Wille Wilhelm... Aber nein, ich habe ihn nie vorher gesehen. Wenn Sie mich bitte ausreden lassen würden. Also zusammen mit seinem Komplizen Wille Wilhelm die 50.000 Mark aus dem Safe entnahm, dann aus irgendeinem Grunde mit Wilhelm in Streit geriet, zu seiner Pistole griff. Aber ich sage Ihnen doch, die Pistole gehört mir. Ja, Sie sagten aber auch, dass Sie keinen Waffenschein haben. Also sind die Besitzverhältnisse auch nicht festzustellen. Festgestellt haben wir dagegen auf der Pistole lediglich die Fingerabdrücke Ihres Sohnes. Natürlich hatte ich die meinen entfernt, ehe ich die Waffe für Willem versteckt habe. Und der hat sie doch nicht angerührt. Wenig wahrscheinlich. Aber weiter, Herr Professor. Wie meine Beamten ermittelt haben, haben Sie heute am späten Nachmittag fluchtartig das Gelände der Ausgrabungen verlassen, nachdem Sie ein oder vielleicht auch mehrere Telefonate geführt hatten? Ich habe mit Willi Wilhelms Freundin telefoniert, nachdem ich von meiner Ärztin erfahren hatte. Möglich, möglich. Aber haben Sie nicht vorher mit Ihrem Sohn gesprochen? Von den Schwierigkeiten gehört, in die er sich hineinmanipuliert hatte? Und zugleich erkannt, dass die Auskunft Ihrer Ärztin ein willkommener Aufhänger wäre für die Geschichte von dem bestellten Mörder? Dann haben Sie sich bei Anhalte von einem Auto, das nun nicht mehr zu ermitteln ist, nach Hause bringen lassen. Aber nein! Haben die Geschichte mit Ihrem Sohn abgesprochen, das Kuvert mit dem Geld von Hand beschriftet und ehe Ihr Sohn dann erst die Polizei alarmierte, sind Sie zu Herrn Rupp gefahren, den Sie nun mitgebracht haben, damit er Ihre Geschichte bestätigt. Und er kann sie doch bestätigen. Rupp, sagen Sie es. Sie haben mir doch gestern Abend von Willi Wilhelm erzählt. Ja, das stimmt, Herr Kommissar. Ich habe die Sache erwähnt, leider. Wenn ich auch gestern Abend noch nicht begriff, warum Herr Karic sich so eingehend für diesen jungen Mann interessiert hat. Nun, vielleicht ganz einfach deshalb, weil ihm der Name Willi Wilhelm bereits geläufig war. Weil er wusste, dass sein Sohn mit einem Mann dieses Namens Kontakt hatte. Aber nein! Papa! Rupp, ich bitte Sie. Ich habe Ihnen doch heute Nachmittag alles erzählt. Sie können doch bestätigen, dass ich den ganzen Tag auf meinen Mörder gewartet habe. Bestätigen? Sie haben es mir erzählt, ja. Aber der Einzige, der Ihre Geschichte bezeugen könnte, ist Willi Wilhelm. Und der ist tot. Erschossen von Ihrem Sohn. Aber ich wollte es doch nicht. So glaubt mir doch, wie er geschrien hat. Dein Vater, ein Schwein. Und die Polizei hatte anrufen wollen und ist auf mich los. Ich habe das doch alles nicht verstanden. Ich dachte, der macht mich kalt und da lag doch die Pistole. Ich wollte doch nur, dass er mir vom Leibe bleibt, wie er mich gepackt hat. Und ich wollte doch nicht. Und plötzlich ging der Schuss los. Ja, ja. Brände. Herr Kommissar. Führen Sie Klaus Karditsch jetzt ab. Er steht unter dem Verdacht des Totschlags, wenn nicht des Mordes. Aber warum glauben Sie uns denn nicht? Weil die Verdachtsmomente gegen Ihren Sohn sprechen. Und an die habe ich mich zu halten, bis ein Gegenbeweis erbracht ist. Auf einen bloßen Verdacht hin? Unterstellen Sie dem Jungen, dass er mich bestohlen hat? Dass er absichtlich einen Menschen getötet hat? Auf einen bloßen Verdacht hin? Den Jungen unglücklich machen? Das können Sie doch nicht tun! Das kann man doch nicht! Rupp, helfen Sie uns doch. Ich wünschte, ich könnte es. Aber es war ein Würfelspiel. Wen es trifft, Karditsch. Das war das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo.